Meine Damen und Herren, nach Abschluss der Sommerpause ist es mir eine Freude, Sie hier begrüßen und die persönliche Fühlung mit Ihnen wieder aufnehmen zu können. Die deutsche Delegation wird in einigen Tagen unter meiner Führung nach Genf reisen. Überhaupt stehen wir heute im Zeichen des Wiederauflebens der Aktivität auf dem Gebiet der internationalen Politik. Da glaube ich, dass ich Sie in der Erfüllung Ihrer wichtigen Aufgabe, Ihren Landsleuten über Deutschland und deutsche Verhältnisse zu berichten, auch meinerseits unterstützen kann. Wenn ich zu Ihnen gerade jetzt noch einmal über die Grundlinien der deutschen Außenpolitik spreche. Ich verbinde damit die Hoffnung, auf diese Weise dazu beitragen zu können, dass manche Missverständnisse und Irrtümer, wie sie in den vergangenen Monaten aufgekommen sind, beseitigt werden. Und dass man im Ausland unseren außenpolitischen Ansichten und Zielen mehr Verständnis entgegenbringt, als es bisher der Fall gewesen ist. Wenn wir aus unserem Lande, wo überall neues Leben aufblüht und neue Hoffnungen erwachen, den Blick über die Grenzen werfen und die großen internationalen Probleme ins Auge fassen, so können wir nichts anderes als ein nahezu vollständige Stagnation feststellen. Die Versuche internationaler Zusammenarbeit haben sich in den letzten Monaten im Wesentlichen als unfruchtbar erwiesen. Konferenzen und Einzelverhandlungen lösen sich ab, ohne die Probleme weiterzubringen und ohne die ersehnte Entspannung herbeiführen zu können. Fragt man sich nach den letzten Gründen dieses Zustandes, dieses politischen Unfriedens, der auf Europa lastet, so trifft man immer wieder auf die Tatsache, dass der Geist des Systems von Versailles auch heute noch weitgehend die Politik beherrscht. 14 Jahre lang sind die Siegermächte den wechselnden demokratischen Regierungen Deutschlands mit platonischen Freundschaftsbezeugungen und theoretischen Sympathiekundgebungen begegnet. Praktisch lief ihre Politik aber in allen wesentlichen Fragen darauf hinaus, Deutschland in den Fesseln von Versailles festzuhalten. Denn im Jahre 1919 für revidierbar erklärt Deutschlands zu verewigen. Wie in Versailles alle Argumente recht waren, um Deutschland zu schädigen und wie damals die allgemeinen Prinzipien moralischer, wirtschaftlicher, historischer und juristischer Art in keinem Falle gleichmäßig angewandt, sondern einseitig so ausgelegt und ausgenutzt wurden, dass ihre Anwendung immer gegen Deutschland ausschlug. So will man auch heute noch Deutschland mit zweierlei Maß messen. Meine Damen und Herren, das Ausland muss endlich begreifen, dass das deutsche Volk das Recht hat, sich gegen diesen Geist von Versailles mit allen Kräften zur Wehr zu setzen. Der Herr Reichskanzler hat in seiner großen Reichstagsrede vom 17. Mai dargelegt, in welchem Sinne, mit welchen Methoden und mit welchen Zielen wir diesen Kampf führen wollen, damit die lange Periode politischer Irrungen endlich abgeschlossen wird. Seine Darlegungen bleiben für die deutsche Außenpolitik maßgebend. Ich kann nur mit Bedauern feststellen, dass es an vielen Stellen des Auslands bis heute an der richtigen Würdigung der Richtlinien unserer Außenpolitik fehlt, deren Kernpunkt es ist, dass Deutschland den Frieden und nicht den Krieg, einen aufbauenden Frieden im Innern und nach außen will. Man hat in den anderen Ländern vielfach seinen Vorteil darin zu finden geglaubt, die damaligen und ebenso auch die gleichlautenden späteren Erklärungen des Herrn Reichskanzlers mehr oder weniger beiseite schieben und die deutschen Absichten auch weiterhin entstellen zu müssen. Das ist ein gefährliches Mittel, den eigentlichen Inhalt und Stand der internationalen Probleme zu verdunkeln. Wir in Deutschland werden jedenfalls nicht aufhören, in unserem Bemühen, die Augen der Weltöffentlichkeit wieder frei zu machen für das, was in der internationalen Politik wirklich vorgeht. Welches die realen Triebkräfte in den einzelnen politischen Zentren sind und worauf es wirklich ankommt. Wenn ich vorhin von einer Sommerpause des politischen Lebens sprach, so hat es äußerlich gesehen freilich auch in den letzten Monaten nicht an internationaler politischer Betätigung gefehlt. Der Sommer hat ja geradezu eine Fülle neuer Verträge und Abmachungen mit neuen und alten Formeln gezeitigt. Das politische Bild Europas ist dadurch aber nicht wirklich geändert worden. Mit den Mitteln von Augenblickskombinationen, mit Abmachungen, die mehr demonstrativen als realen Zwecken dienen, ist es ebenso wenig getan wie mit theoretischen Vereinbarungen über Nebenfragen. Eine Entspannung kann nur herbeigeführt werden durch Maßnahmen, die wirklich an die großen außenpolitischen Probleme herangehen und ihre Behandlung entscheidend fördern. Dieser Erkenntnis entsprang die weitblickende staatsmännische Initiative des italienischen Regierungschefs, die nach schwierigen Verhandlungen schließlich zur Unterzeichnung des Vier-Mächte-Pakts geführt hat. Ich halte es für nutzlos, jetzt darüber zu streiten, ob die ursprüngliche Idee Mussolinis in der endgültigen Fassung des Pakts noch klar genug zum Ausdruck gekommen ist oder ob auch hier politisches Misstrauen und politische Engherzigkeit die volle Entfaltung schöpferischer Ideen beeinträchtigt hat. Deutschland hat den Pakt unterzeichnet, um seinerseits kein Mittel unversucht zu lassen, das zur Anbahnung einer fruchtbaren Periode der Entwicklung beitragen würde. Nicht auf den Wortlaut des Pakts kommt es an. Seine Bedeutung wird abhängen von dem Geist seiner Anwendung. Dabei scheint mir jedenfalls das eine selbstverständlich zu sein. Das Ziel des Pakts kann nicht die Niederhaltung des einen Partners durch die anderen, sondern nur die Verständigung zwischen gleichberechtigten Partnern sein. Ich bin überzeugt, dass bei gutem Willen eine Verständigung der vier Mächte über alle großen politischen Fragen, die heute Europa beunruhigen, durchaus möglich ist. Und dass eine solche Zusammenarbeit der vier Mächte auch für die anderen Länder nur von Vorteil sein kann. Äußerst skeptisch muss in dieser Hinsicht allerdings der Stand der Abrüstungsfrage stimmen. Trotz der konkreten Darlegung unserer Forderungen in der Reichstagsrede vom 17. Mai, die die einmütige Billigung des Reichstags gefunden hat, trotz des darin bewiesenen weitgehenden Entgegenkommens ist seither auf Seiten der uns gegenüberstehenden Mächte keinerlei Fortschritt bemerkbar gewesen. Über den deutschen Widerspruch hinweggehend hat sich die Abrüstungskonferenz ohne irgendein positives Ergebnis auf Monate vertagt. Wir sind auf die während der Konferenzpause von dem Präsidenten der Konferenz, Herrn Henderson, dankenswerterweise eingeleiteten vertraulichen Verhandlungen bereitwillig eingegangen. Aber auch heute vermögen wir Anzeichen für das baldige Zustandekommen einer befriedigenden Lösung noch nicht zu erkennen. Im Gegenteil, nach gewissen Anzeichen zu schließen, scheint die Bereitschaft der hochgerüsteten Staaten zur Erfüllung ihrer Abrüstungsverpflichtung heute geringer denn je zu sein. Es ist für uns nichts Neues, dass man versucht, diese Haltung mit der Behauptung deutschen Aufrüstungswillens zu rechtfertigen. Meine Damen und Herren, ich sage mit dem vollen Bewusstsein der Tragweite meiner Worte, dass das nichts anderes ist als eine bewusste Verschleierung der Tatsache, dass Deutschlands Ziel lediglich die Beseitigung des herrschenden Zustandes einseitiger Wehrlosigkeit ist. Ich rufe folgende Tatsachen, an denen es nichts zu drehen und nichts zu deuteln gibt, in Ihre Erinnerung. Wir haben unter genau definierten Voraussetzungen die von der Gegenseite geforderte Umwandlung der uns im Versailler Vertrag auferlegten Heereseinrichtung akzeptiert. Wir haben erklärt, dass wir kein Waffenverbot als so einschneidend ablehnen, wenn es auf alle Mächte Anwendung findet. Wir haben uns ferner bereit erklärt, auf die Zuteilung von Angriffswaffen dann überhaupt Verzicht zu leisten, wenn die gerüsteten Nationen ihrerseits innerhalb einer bestimmten Zeitraums diese Waffen vernichten und durch eine internationale Konvention die weitere Anwendung der Waffen verboten wird. Wir haben nur gefordert, dass soweit Waffen anderen Mächten gestattet bleiben, die Waffen der Verteidigung nicht Deutschland allein verboten werden dürfen. Dabei haben wir in Aussicht gestellt, von dieser unserer Gleichberechtigung nur in einem durch Verhandlungen festzustellenden Umfang Gebrauch zu machen. Endlich haben wir uns mit der internationalen Kontrolle der Rüstung einverstanden erklärt, sofern sie sich für alle Staaten gleichmäßig auswirkt. Ja, wir haben sogar angeboten, bei gleicher Bereitwilligkeit der anderen Staaten unsere politischen Verbände dieser Kontrolle mit zu unterstellen, um ihren unmilitärischen Charakter vor aller Welt zu beweisen. Ist das eine Aufrüstung Deutschlands? Die hochgerüsteten Staaten rüsten weiter und statt von ihrer Abrüstung sprechen sie von ihrer Sicherheit. Man will, ohne mit einer effektiven Abrüstung zu beginnen, zuerst die Kontrolle ausbauen, sodass davon praktisch allein die jetzt schon abgerüsteten Staaten betroffen werden würden. Ja, manche ausländischen Presseorgane scheinen sogar den Gedanken propagieren zu wollen, dass die abgerüsteten Staaten vor allen weiteren Schritten in der Abrüstungsfrage erst einer Art Vorkontrolle unterworfen werden sollen. Das ist eine Verschiebung des Abrüstungsproblems, wie sie sich schlimmer kaum denken lässt. Ich möchte auch annehmen, dass die verantwortlichen Stellen solchen Plänen fernstehen. Denn es ist kaum nötig zu sagen, dass ihre Verwirklichung eine völlige Unmöglichkeit ist. Wer ist denn bedroht? Nicht die anderen Länder, sondern Deutschland. Deutschland verlangt Sicherheit und Gleichberechtigung. Es wünscht nichts anderes, als seine Unabhängigkeit bewahren und seine Grenzen schützen zu können.